So aber muss er 1236 nach Italien, um seinem getreuen Ezzelino zu helfen, der in seiner Stadt Verona von den Lombarden schwer bedrängt wird. Begleitet von dem treuen Hermann von Salza und seinem Feldherrn von Arnstein erringt der Hohenstaufer rasche Erfolge. Vicenza wird erstürmt, Ezzelino gerettet. Während seine Feldherren siegreich vordringen, kann Friedrich nach Deutschland zurück, wohin er noch einmal muss, um 1237 den trotzigen Herzog von Österreich aus dem Felde zu schlagen. Der Kaiser lässt in Wien, das er zur Reichsstadt erhebt, den jungen Konrad zum römischen König und Kaiser erwählen, der aber nur mehr Stellvertreter des Vaters ist und für den der Erzbischof Siegfried von Mainz zum Reichsverweser bestellt wird. Nachdem Friedrich noch die babenbergischen Herzogtümer Österreich und Steiermark direkt der Krone unterstellt hat, verlässt er Deutschland auf Nimmerwiedersehen. In Italien gelingt es aber dem Kaiser, am 27. November 1237 mit deutschen, sarazenischen, aber auch schon lombardischen Truppen die Städte bei Cortenova aufs Haupt zu schlagen. Damit hat Friedrich über seinen zähesten Gegner einen vollen Sieg davongetragen, den er für entscheidend hält. Sein Herz, das unter Verleugnung des angeborenen Stolzes so viele Demütigungen hinnehmen musste, ist voll von brandendem Jubel. Endlich kann er sich freier regen, auch gegen den herrschsüchtigen und kaiserfeindlichen Papst. In dieser Freude vergisst der Hohenstaufe, dass sein Kaisertum auch jetzt noch sehr vorsichtig auftreten muss, dass er den Frieden mit den Städten noch nicht in den Händen hat, dass er ohne Kriegsgefahr die Empfindlichkeit des Papstes nicht verletzen darf. Der Kaiser übersendet in seinem Siegesjubel den erbeuteten berühmten Fahnenwagen der Mailänder den Römern, er bittet den Papst, Dankgebete für den großen Sieg anzuordnen, er verkündet sogleich, dass er plane, seinen Wohnsitz künftig in Rom zu nehmen, um Kaiser der Römer auch wirklich zu sein. Die erschreckte Kurie sinnt auf Gegenmaßnahmen. Die Städte aber lehnen die vom Sieger im berauschenden Gefühl des Triumphes geforderte unbedingte Unterwerfung ab und der Krieg muss weitergehen. Der Kaiser kehrt nun, vielleicht zu spät, zu seiner früheren Vorsicht zurück. Zunächst allerdings steht er jetzt auf der Höhe der Macht, als er zu Pfingsten 1238 seine Tochter Selvagia mit Ezzelino verheiratet, den Adel Deutschlands und Burgunds, auch seinen Sohn Konrad um sich. Dann geht der Krieg weiter. Gebhard erobert Brescia, aber der Kaiser erleidet Oktober 1238 vor der Stadt Brescia einen offenkundigen Misserfolg und der Papst bringt gegen ihn einen Bund zwischen Venedig und Genua zustande. Als der Hohenstaufe seinen natürlichen Sohn Enzio mit Adelasia vermählt, der Erbin eines Teiles von Sardinien, auf das der Papst selber Anspruch erhebt, ist der Hass des alten Mannes nicht mehr zu bändigen. Am 20. März des Jahres 1239, am gleichen Tage, da der treue Vermittler Hermann von Salza stirbt, wird der Kaiser mit dürftiger Begründung erneut gebannt. Klug beruft sich der Angegriffene auf ein allgemeines Konzil, denn der Papst sei unwürdig, sein Amt zu versehen. Der hemmungslose Gregor aber nennt ihn ein Ungeheuer, das Tier der Lästerung, den König der Pestilenz. Der Kaiser habe erklärt, die Welt sei von drei großen Betrügern, Jesus, Moses und Mohammed, betrogen worden. Er habe erklärt, Gott, der die ganze Natur und alles erschaffen habe, könne nicht von einer Jungfrau geboren sein. So mobilisiert man jetzt gegen Friedrich als einen Ketzer die Bettelorden und es rächt sich bitter, dass er seinerzeit die entsetzlichen Ketzerverfolgungen so kaltherzig zugestanden und unterstützt hat. Der Kaiser ruft nach einem Konzil, ohne es wie einst Barbarossa selbst einzuberufen. Aber obwohl der zornige Papst die Untertanen Friedrichs ihres Treueeides entbunden hat, steht in Deutschland kein Gegenkönig gegen ihn auf. Durch Misserfolge in Oberitalien festgehalten, lässt der Kaiser den Gedanken des Konzils fallen, während ihn der leidenschaftliche Papst aufgreift. Aber das Konzil, das in Rom tagen soll, verhindert der Hohenstaufe, denn sein Sohn Enzio beherrscht mit einer Pisaner Flotte das Meer. Bei Elba siegt er über die Flotte der Genuesen, wobei ihm zahlreiche Kirchenfürsten, darunter drei Kardinäle, in die Hände fallen. Als der Kaiser, der inzwischen Faenza erobert hat, siegreich der ewigen Stadt naht, erhebt sich hier wieder eine kaiserliche Partei, die Adelsfamilie der Colonna. Aber obwohl gerade damals der furchtbare Mongolensturm, der 1238 Russland überflutet hatte, dann unter Batu die Ungarn traf, eben in jenen Frühlingstagen ein deutsches Ritterheer bei Liegnitz bis zur Vernichtung geschlagen hat, wünscht der Papst keine Verständigung. Der Kaiser kann deshalb gegen die Mongolen nichts unternehmen und es ist daher ein unerhörtes Glück für Deutschland, dass diese, die in Mähren schwerste Verluste erlitten, an Wien und Wiener Neustadt vorbei nach Osten abziehen, um aus Mitteleuropa zu verschwinden. In Rom aber rafft eine furchtbare Seuche den fast 100-jährigen starrsinnigen Gregor IX. Hinweg. Sein gemäßigter Nachfolger Pölestin IV. Stirbt rasch. Nach anderthalb Jahren Streit zwischen der kaiserlichen und der unversöhnlichen Partei des Kardinalkollegiums ermöglicht Friedrich durch Freigabe der gefangenen Kardinäle die Neuwahl, bei der Sinibald Fiji aus Genua als Papst Innozenz IV. Gewählt wird. Früher ein Freund des Kaisers, wird der hinterhältige Genuese dessen erbittertster Feind. Zum Schein unterhandelt er, denkt aber trotz der größten Zugeständnisse Friedrichs nicht an die Lösung vom Banne. Mit Hilfe der Genuesen entkommen, eilt er im Winter 1244 nach Lyon, dessen Erzbischof sich vom Reich so gut wie selbstständig gemacht hat. Alle Prälaten, Könige und Fürsten lädt er für Juni 1245 zu dem großen Konzil betreffend die Wiedergewinnung des Heiligen Landes, den Kampf mit den Mongolen und den Streit mit den Fürsten. Obwohl der Kaiser durch Großsiegelbewahrer Thaddäus von Suessa einen Kreuzzug zur Rückeroberung des 1244 wieder verlorenen Jerusalem verspricht, siegt die päpstliche Kriegspartei unter ihrem Haupt Rainer von Viterbo. Vor 438 Prälaten, darunter wenigen Deutschen, klagt der Papst den Kaiser des Meineids, der ketzerischen Gesinnung, der Kirchenschändung und des Umgangs mit Ungläubigen an. Thaddäus erwirkt einen Aufschub, um sich mit Friedrich, der in Turin weilt, beraten zu können. Der Papst bricht die Vereinbarung, indem er mit der fertigen Absetzung vor das Konzil tritt. Er erklärt, den genannten Fürsten, der sich des Kaiserreichs, des Königreichs und aller Ehren und Würden so unwürdig gemacht hat, für einen, der schon durch seine Sünden gebunden und aller Ehre und Würde vom Herrn beraubt. Wir, so sagt der Papst weiter, entbinden alle, die ihm durch Treueid verpflichtet sind, für immer von diesem Eid, verbieten Kraft apostolischer Autorität nachdrücklich, dass in Zukunft ihm jemand als Kaiser oder König gehorche oder zuneige, und bestimmen, dass wer ihm künftig als Kaiser oder König Rat, Hilfe oder Gunst erweist, ohne weiteres dem Kirchenbanne verfallen ist. Jene aber, denen in dem Kaiserreiche die Kaiserwahl zusteht, mögen frei den Nachfolger wählen. Für die Verwesung des besagten Königreichs Sizilien aber werden wir Sorge tragen.